I, A, U. Springen. Springen, sprang, gesprungen. Trinken. Trinken, trank, getrunken. Finden. Finden, fand, gefunden. Klingen. Klingen. Klang, geklungen. Singen. Singen, sang, gesungen. Sinken. Sinken, sank, gesunken. Verschwinden. Verschwinden. Verschwand, verschwunden.